www.kashmirradio.com. Hallo und herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur. In dieser Ausgabe gibt es vermischte Sachen zu hören, unter anderem von Hiroshi Yoshimura, Eleventeen Aston, Conny Frischauf, Patrick Coley, Ingleton Falls, Irmin Schmidt und dem Struer Duo. Los geht es jetzt erstmal mit Peter Westheimer, einem australischen Arzt, Schauspieler, ehemaligen Bürgermeister, Dokumentarfilmkomponist und Schöpfer von 4 merkwürdigen Alben, von denen 3 in der Periode zwischen 1985 und 1992 veröffentlicht wurden. Move heißt die Platte von 1985, Sooner Than Laughter, zusammen mit Zoe Carides 1986 und dann Transition im Jahr 1992. Das Label Left Ear Records, ebenfalls aus Australien, hat vergangenes Jahr eine Compilation released mit verschiedenen Stücken aus diesen 3 Platten und noch 6 bisher unveröffentlichten Tracks. Und von diesen unveröffentlichten hören wir jetzt das New Age-ige Ambient-Stück Kadagi Dreaming. Thank you. I Remember von Eleventeen Aston, besser bekannt als John Tanner. Der John Tanner, der zusammen mit Andras das Ambient-Projekt Wilson Tanner bildet. Er hat gerade ganz frisch auf dem Hamburger Growing Ben-Label ein neues Album veröffentlicht. Das erste seit seinem Kassettendebüt Delta Horizon im Jahr 2014, das auf Not Not Fun erschienen ist. At the Water heißt die Platte und auf ihr stehen neben ruhigen Ambient Soundscapes zum Beispiel auch etwas groovigere Stücke, die an eine New-Age-ige Version von Laidback erinnern. So ein Stück werde ich auf jeden Fall im weiteren Verlauf der Sendung dann nochmal spielen. Einer der frühesten deutschen New-Age-Musikproduzenten und eine Art Wegbereiter des Stils, zumindest in Deutschland, das war Georg Deuter. Als Musiker einfach Deuter genannt. Er hat seine ersten Platten auf dem Krautrock-Label Kuckuck veröffentlicht und im Gegensatz zu den seichteren, späteren Werken klingen frühe LPs wie zum Beispiel Aum eher wie eine trippige Collage aus Folkfragmenten, Drones, Field Recordings und monotonen treibenden Rhythmen. Wir hören jetzt von der Aum-Platte die beiden Stücke Surat, Shabda und Abraxas. Thank you. Seacat Trance und das Stück Taksim von der 1986er LP Zouave. Seacat Trance war eine Post-Punk-Band aus Nottingham in Zentralengland. Sie haben in ihrer Musik von Anfang an Musikelemente aus nicht-westeuropäischen Traditionen einfließen lassen, zum Beispiel Tribal-Rhythmen aus Afrika oder perkussive Elemente und Tonalitäten aus dem Nahen Osten, wie man bei diesem Stück jetzt Taksim hören konnte. Ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio und wir fahren fort mit einem Duo aus Bayern, den Brüdern Ernst und Hans-Peter Ströer, das Ströer-Duo, das in den 80ern zwei Platten herausgebracht hat, auf denen neben freejazzigem Geklöppel und Slow-Mo-Funk auch feinster balearischer Synthie-Pop zu hören ist. Und wir hören jetzt vom Album Fluchtweg Madagaskar das Stück Vietnam. Thank you. felt quite high, high, high, high. Thank you. Ingleton Falls. Das sind Andy Hannem Seymour und Andy Eardley aus Tyne and Wear in Newcastle, England. Ingleton Falls war ihr elektronisches Bandprojekt, in dem sie ihre Vorliebe für die Musik von Dub Syndicate, African Head Charge, Gary Clail, The Orb und The KLF kanalisierten. Sie haben 1993 ein Album auf Kassette veröffentlicht, Champagne in Mosambik, auf welchem man diese Einflüsse sehr gut heraushören kann. Das Album wurde Anfang diesen Jahres auf dem Label Isle of Jura auf Vinyl wieder veröffentlicht und wir hörten davon jetzt das Stück High. Von dem kalifornischen High-Energy-Produzenten Patrick Coley sind in den vergangenen Jahren diverse Kompositionen auf Compilations auf dem Dark Entries Label wieder veröffentlicht worden. Die letzte dieser Zusammenstellungen ist Afternooners, auf dem verschiedene Soundtracks bisher unveröffentlichte instrumentelle Stücke versammelt sind, die Coley für Gay Pawns produziert hat. Coley war beeinflusst von Tomita, Wendy Carlos und Giorgio Moroder und hat einen ganz eigenen Sound geschaffen mit einem großen Park an Synthesizern, Perkussionsinstrumenten, modifizierten Gitarren und selbstgebauten weiteren Equipment. Wir hören jetzt von ihm das Stück Bore and Stroke. Thank you. Hiroshi Yoshimura ist ein japanischer Ambient-Pionier, der in den 80er Jahren ein paar sehr gute Ambient-Alben gemacht hat. Music for Nine Postcards zum Beispiel oder Green oder Pier and Loft, von dem wir das etwas beatbetontere The Sea in My Palm gehört haben. Das bereits vorhin eingeführte neue Album von Eleventeen Aston aka John Tanner, At the Water, hat, wie auch vorhin schon gesagt, ein paar etwas groovigere Stücke neben den balearisch-new-agigen Klangwolken. Wir hören jetzt ein solches The Four Fountains, erschienen auf Growing Bin Records. Nicht nur die Titel haben etwas Liquides, sondern auch die Musik selbst. Thank you. Das war Pete Brand's Method mit dem Stück What You Are. Pete Brand's Method war eine Band des englischen Bassisten Pete Brand aus Bristol, von der es nur eine einzige 7-Inch-Single an die Öffentlichkeit geschafft hat. Bei Discogs steht ein einziges Exemplar dieser Single zum Verkauf für 280 Euro. Man kann sich entweder diese teure Platte in Very Good Plus Zustand, also nicht so besonders tiptop, kaufen. Oder aber ihr besorgt euch diese gute Compilation Uneven Paths Deviant Pop from Europe 1980 to 1991, die gerade auf Music from Memory erschienen ist. Eine sehr spannende Zusammenstellung von ungewöhnlicher Popmusik der 80er Jahre hauptsächlich und von der ich vorher nur zwei Künstler kannte, beziehungsweise eine Künstlerin und ein Künstler, Brenda Beachball Ray und Bill Nelson. Ein großer Tipp, diese Compilation. Ihr hört jetzt die Abendlandung auf Kashmir Radio mit Jean-Marie Duhr am Mikrofon. Es gab mal eine Zeit, in der für Fernsehsendungen der öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD oder ZDF manchmal Musiker und Musikerinnen mit eher experimentelleren Interessen für die Musik der Soundtracks angefragt wurden. Zum Beispiel Can, die ja dann eine Platte mit einer Zusammenstellung ihrer Filmmusiken herausgebracht haben, die Soundtracks-Platte. Oder die Solokompositionen des Can-Keyboarders Irmin Schmidt, der sowohl für einzelne Fernsehfilme als auch für Serien wie Tatort, Rote Erde oder Reporter die Musik komponiert hat. Von der Platte Filmmusik Volume 5 hören wir jetzt das Stück Gesicht im Dunkel aus der Reporter-Folge der Terrorist von 1989. Thank you. Das war jetzt wieder etwas Aktuelles, Neues. Moves von Conny Frischauf, einer österreichischen Musikerin und Produzentin, die gerade ihre Debütplatte auf dem Wiener International Major Label veröffentlicht hat. Effekt und Emotion heißt diese Platte. Die instrumentellen Stücke der Platten klingen sowohl mit den eigentlich beabsichtigten 45 Runden pro Minute als auch mit 33 gut. Ich habe es jetzt ja ganz langsam auf 33 gespielt. Eine sehr schöne Platte und ich denke und hoffe, dass wir noch mehr von Conny Frischauf hören werden. Benoît Widemann oder Benoît Widemann war von den mittleren bis späten 70ern Keyboarder bei Magma, der französischen Progressive Rock Band. Seine frühen Soloplatten Stress und Tsunami von 1977 und 1979 sind eine Mischung aus freien Jazz-Eruptionen und Progressive Rock, der manchmal ein bisschen an Soft Machine erinnert. Von der Tsunami-Platte fällt das Titelstück irgendwie komplett heraus. Es ist weder Jazz noch Prog, sondern etwas ganz Eigenes. Und das hören wir uns jetzt an. Thank you. Roland Boquet spielte von 1969 bis 1977 in der Progressive Band Catharsis, bevor er mit seinem Solo-Debüt Paradia 1977 loslegte. Das titelgebende Stück hatte vermutlich einen enormen Einfluss auf er und wenn ich hätte raten müssen, von wem es ist, ohne es vorher zu wissen, hätte ich tatsächlich auf er getippt. Ein süßer, leicht melancholisch-mystischer Sound mit Ohrwurmqualität und mit diesem Song möchte ich mich verabschieden. Ihr habt die Abendlandung im Kashmir Radio gehört. Mein Name ist Jean-Marie Dur und wir hören uns dann wieder in 4 Wochen am 10. Juli. Macht's gut, bis gleich. Und jetzt nochmal Roland Boquet mit Paradia. Musik.